begegne vielen Menschen. Und sie verschwinden wieder. Verschwinden wieder. Sie verschwinden hinter Türen und versinken in ihrer eigenen Welt. Hinter jeder Tür beginnt eine neue Geschichte, eine neue Welt für fremde Gedanken. Hoffnung bleibt erhalten, unbemerkt und ohne Ziel, unbemerkt und ohne Ziel. Ich erinnere mich an Menschen, hab sie nie mehr gesehen. Verschlossen ihre Türen, hoffnungslos und ohne Kraft. Hoffnungslos und ohne Kraft. Geschichte.